Radio RSG am Wochenende. Mit Andreas Grunwald. Servus am Samstag. 4 Minuten nach Mitternacht haben wir es jetzt. Wir lassen uns gleich noch mal einen Happen zubereiten. Am Wochenende nach Mitternacht geht das ja eigentlich immer. Ab in den Imbiss gleich hier in 8 Minuten. Vorher Musik im besten Mix von Pink. Jetzt Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Das Beste von heute. Lokalradio, der beste Mix. don't let me die young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack and chiropractor. David Guetta im Best Mix und Turn Me On um 10 Minuten nach Mitternacht. So, wie sieht's aus? Noch jemand Hunger? Imbiss 2000. Schlimm ist, was drin ist. Moin, Dieter. Moin. Du hast doch jetzt ganz neu diesen Fitness-Teller. Mach mir doch mal 8 Stück davon, sonst werde ich ja nicht satt. Oh, da musst du aber aufpassen, ne? Ab 6 Tellern zählt das Ding als Doping. Mhm. Sag mal, was machst du eigentlich drauf auf deinen Fitness-Teller? Wie? Was machst du da drauf? Was machst du da drauf? Was soll denn die Fragerei? Immer dieses Misstrauen. Was soll ich da schon drauf machen auf meinen Fitness-Teller? Ein paar neue Sneakers oder was? Nee, da ist doch dieses ganze moderne, gesunde Zeugs drauf hier. Was ich nicht aussprechen kann. Auberginen, Zucchini und der ganze Mist. Ja, früher, da gab es Erbsen und Möhrchen und uns ging's auch gut. Denn manchmal, da würde ich gerne in der Zeit zurückreisen. Und zwar direkt an den Tag, an dem deine Eltern dich gezeugt haben. Und dann könnte ich sie davon abhalten, mit einem aktuellen Foto von dir, du Oversize-Model. So, wo war ich? Ach ja, was machst du auf deinen Fitness-Teller? Was denkst du denn, was da draufkommt? Ein Hüftsteak von Usain Bolt oder was? Ja, seid ihr denn alle bekloppt geworden? Ja, nur beruhig dich doch mal. Ich wollte doch nur wissen, ob du auf deinen Fitness-Teller auch Fleisch packst. Ja, da kannst du aber von ausgehen. Und zwar das alte, ganz unten aus der Schublade. Deshalb heißt das Ding ja auch Fitness-Teller. Wenn du den gegessen hast, dann rennst du. Und zwar oft und schnell. Das bin ich meiner Kundschaft schuldig. Radio RSG. Jetzt ein Kulthit aus den 80ern. Der beste Mix. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. Hope. und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. The sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me. We're gonna see.

Kulthits und das Beste von heute. Neu, neu bei uns. James Blunt, Bonfire Heart. One that starts, starts the spark in our bonfire heart. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. Beste Mix. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone. We don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire hearts. Ganz neu bei uns im besten Mix Musik von James Blunt und Bonfire Heart. Halb eins haben wir es jetzt. NRW Verkehr. Es gibt noch ein paar Probleme auf den Autobahnen. Einmal die A4 Olpe in Fahrtrichtung Köln, da zwischen Bensberg und Refrath. Da hat es einen Unfall gegeben. Der rechte Fahrstreifen ist hier gesperrt und nach wie vor gesperrt auf der A42 Dortmund-Kamp-Lindfort. Der Abschnitt zwischen Herne-Krange und Gelsenkirchen-Bismarck, wie gesagt, beide Fahrtrichtungen hier gesperrt. Noch bis morgen, bis heute Nachmittag 15 Uhr. Es gibt eine Umleitung ab Herne-Krange über die U38 und die U42. Thank you. this castle of glass, hardly anything else I need to be. Wochen bei uns bringen Ihnen mehr Abwechslung im besten Mix. Ja, Musik muss vielfältig sein, verschiedene Klänge in verschiedenen Situationen, ist ganz wichtig. Die Vielfaltswochen mit mehr Abwechslung. Abwechslung. Vielfaltswochen. Nur bei uns. Radio RSG. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Der beste Mix. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. Tom ist das nun Miss California um 0.37 Uhr. Guten Morgen. Die Fußball-Bundesliga 2013. also dem FC Schalke 04 müsste eigentlich seit gestern jetzt auch selbst klar sein, es war ein Fehlstart in die neue Saison. Auch am dritten Spieltag, da konnten die Schalker keinen ersten Saisonsieg einfahren und noch nicht einmal ein Punkt ist es dann am Ende bei Hannover 96 geworden. 1:2 verloren und nun mitten in der Krise irgendwie der neuen Saison. Sascha Scheuer aus der Sportredaktion, woran hat es denn genau gelegen? Schuld an der Auswärtspleite haben auf jeden Fall die zwei Platzverweise für Schalke und auch eine katastrophale Leistung in der ersten Hälfte. Trainer Jens Keller hat dann in der Halbzeit anscheinend ganz klare Worte gefunden, denn danach sind die Schalker nochmal aufgewacht. Anschlusstreffer und eine Riesenchance zum Ausgleich, aber es war wohl alles ein bisschen zu spät. In der nächsten Woche wird es für die Blau-Weißen auch nicht leichter. Rückspiel in der Champions League Quali gegen Saloniki und am nächsten Wochenende geht es ausgerechnet gegen die sehr starken Leverkusener. Ja, die haben ja gestern wieder gezeigt, wie es geht. 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Das war trotz der zwei Gegentore eine klare Geschichte, oder? Genau, die Gladbacher haben zwar innerhalb von 2 Minuten den Ausgleich geschafft, aber kurz danach hat Doppeltorschütze Sydney Sam sofort wieder klargemacht, dass Leverkusen sich den dritten Sieg im dritten Spiel nicht nehmen lassen wollte. Auch Stefan Kießling steuerte einen Treffer bei und sagte nach dem Spiel im Sky-Interview, dass das Ergebnis auf jeden Fall so in Ordnung geht. Ja, weil wir, glaube ich, heute ganz klar die bessere Mannschaft waren. Zumindest im Umschalten haben wir sehr gut agiert und uns da auch sehr gute Möglichkeiten rausgespielt und denk verdient gewonnen. Im Abendspiel schaffte Hertha BSC Berlin den zweiten Heimsieg der Saison und gewann mit 1:0 gegen Hamburg. Die weiteren Samstagsergebnisse? Die Bayern setzen sich ohne große Mühe gegen Nürnberg mit 2:0 durch. Hoffenheim und Freiburg trennen sich in einer sehr abenteuerlichen Partie 3:3 und Mainz bezwingt Wolfsburg mit 2:0. Ja, danke Sascha. Schon am Freitag hat Borussia Dortmund übrigens mit 1:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Heute spielen dann noch Braunschweig und Frankfurt sowie dann Augsburg und Stuttgart gegeneinander. Bei uns hören Sie dann natürlich noch alle Infos dazu. Radio RSG. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. That kills me, makes me feel alive. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Tell them all I know. And broken hearts, I know, when thinking all you need is that, building faith on nothing was, empty promises were where, I know it now, when all is done, there is nothing to say, and if you're done with the very someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Im Bestmix von Kim Wilde und Keep Me Hanging On. Diese Nummer hier übrigens insgesamt 32 Mal wurde sie gecovert. Kim Wilde hat es wohl am besten gemacht und im Original natürlich aus dem Jahr 1966. Sage ich einfach mal, natürlich aus dem Jahr 1966 von den Supremes. Und zuletzt gecovert von, das war 2011, von Dr. Woggle and the Radio. Wer kennt sie nicht? Ja, ich kenne sie nicht beispielsweise. Wird bestimmt auch irgendwann mal ein grandioser Hit, wenn 2011 und 2012 nicht und 2013 auch nicht. Gebt euch Mühe, Dr. Woggle. Versucht's mit einem anderen Hit. Jetzt gibt's Lady Gaga noch im besten Mix und Just Dance. Ich bin Andreas Grunwald, wünsche einen schönen Sonntagmorgen. I've had a little bit too much. gotta pick it up like a car. I'm hitting, I'm hitting that platz on, do it until tomorrow, yeah. The way I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down. So I got it just ain't close enough to get it. Don't slow. Drive it, clean it, nice, so bleed it, spend the last though. In your pocket. Und das Beste von heute. Der beste Mix. Kulthits. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Kulthits und das Beste von heute. Lokal. Der beste Mix. Jetzt. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Give up. Don't let go. never give up. It's such a wonderful life. Es ist 1 Uhr.